R3. Eine Sportübung. Stellen Sie sich gerade hin. Nehmen Sie die Arme nach oben und gehen Sie gleichzeitig in die Knie. Nehmen Sie dann die Arme wieder nach unten und stellen Sie sich wieder gerade hin. Gehen Sie jetzt wieder in die Knie und nehmen Sie die Arme wieder hoch. Lächeln Sie. Machen Sie das jetzt bitte 20 Mal.